In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Puß. Ich bin der Leiter von Nordstern und ich darf jetzt die Predigt halten. Freue ich mich sehr drauf, denn heute geht es um eine Sache, die ich wirklich gerne toll finde. Und wir haben ich habe in diese Reihe über Jesus diesen Teil mit eingebaut, weil es gibt eine Sache und dem Glauben an Gott, die mich wirklich fasziniert. Und das ist das, was auch heute Teil von der Predigt ist. Ich weiß nicht, der Josefanus hat ja schon ein bisschen was zum Thema Glück gesagt. Es gab einen Mann, einen französischen Philosophen und Denker, der hat Folgendes gesagt. Sein Name war Blaise Pascal. Er hat gesagt: Alle Menschen streben nach Glück. Es gibt dabei keine Ausnahme. Auch wenn sie dabei unterschiedliche Mittel anwenden, streben sie alle auf dieses Ziel hin. Man könnte sagen, dass Glück so etwas ist wie eine der tiefsten Federn, die so in unserem Herzen eingebaut sind und die immer irgendwie so gespannt ist und die uns irgendwie dahin drückt oder zieht oder wie auch immer man das sagen will, Dinge zu tun. Glück ist etwas, was uns ganz stark motiviert. Also Glück zu erleben, Glück zu erfahren in allen möglichen Bereichen unseres Lebens. Es gibt so etwas wie eine Sehnsucht nach Glück in uns. Und man könnte sich jetzt die Frage stellen, wenn ich mir das so alles anhöre, was Silvanus zum Beispiel schon gesagt hat, oder auch dieser Blaise Pascal, bin ich denn wirklich glücklich? Ist das etwas, was ich bin? Bist du glücklich? Ich weiß, das ist eine ziemlich tiefe und persönliche Frage, deshalb will ich jetzt auch keine Antwort hören direkt, aber es ist doch eine wichtige Frage. Die ist ziemlich tief und die Antwort ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, aber es ist eine wichtige Frage. Und ich glaube, dass Blaise Pascal recht hatte, dass alle Menschen nach Glück streben. Und ich glaube, dass dieses Streben nach Glück etwas mit unserem Glauben und mit unserer Beziehung zum Glauben oder einer Beziehung zu Gott zu tun hat. Und deshalb ist es, glaube ich, auch mal ganz interessant, diese Frage in einem Gottesdienst zu stellen. Wie ist das eigentlich mit Glück? Bin ich glücklich? Ich glaube, das ist es wert, in einem Gottesdienst mal darüber zu reden. Wir sind ja im dritten Teil unserer Reihe über Jesus. Wir dachten, so, wir sind ja noch gar nicht so alt als Kirche und wir wollen gerne am Anfang so ein paar Dinge machen, über die es wirklich wert ist, mal so eine ganze Reihe zu machen. Wir dachten, Jesus ist irgendwie eine ziemlich zentrale Figur im christlichen Glauben, deshalb machen wir mal eine Predigtreihe über Jesus. Ist jetzt nicht so eine Randfigur, ist relativ bekannt, dass Jesus da im Mittelpunkt irgendwie dabei ist, deshalb über Jesus. Wir hatten schon zwei Teile, der erste hieß der versprochene Jesus und der zweite der ewige Jesus und heute sind wir passenderweise, zufällig, bei dem Thema der glückliche Jesus angekommen. Denn wenn wir alle nach Glück streben, so ist es doch entscheidend, ob wir im Glauben, wenn wir glauben, an Gott eben auch so etwas wie Glück finden. Oder hat das überhaupt nichts miteinander zu tun? Und ich glaube, dass das Wesen Gottes selbst, also nicht nur die Frage, wie stehen wir ihm gegenüber, sondern das ist die Frage nach ihm, wie er selbst ist, die uns da eine Antwort gibt. Es gab einen Autor, C.S. Lewis, der hat Folgendes über den Gott des christlichen Glaubens geschrieben. Der Gott des Christentums ist nichts Statisches, sondern er ist eine dynamische, pulsierende Kraft. Ein Leben, fast so etwas wie ein Theaterstück selbst. Oder, wenn man es nicht für Blasphemie halten möchte, fast so etwas wie ein Tanz. Was das mit dem Tanz so auf sich hat, das möchte ich mich entfalten. Und warum ich glaube, dass die Sache mit dem Tanz und Gott etwas mit unserem Glück zu tun hat, möchte ich in drei Punkten erklären. Nämlich erstens der Tanz des glücklichen Gottes, zweitens der Tanz deines Lebens und drittens darf ich bitten. Erstens. Der Tanz des glücklichen Gottes. Wir haben ja hier in diesem Text, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne da mit ein bisschen reingucken. Ist ja im Programmblatt auch abgedruckt. Heute mal ein relativ kurzer Text, nur drei Verse. Und in diesem Text ist die Geschichte von Jesus, wie er getauft wird. Es ist nicht besonders viel berichtet über Jesus vor diesem Ereignis. Letztes Mal ging es ja zum Beispiel um Jesu Geburt. Das war die Geschichte von Weihnachten, wie er auf die Welt gekommen ist. Und zwischen seiner Geburt und diesem Moment, wo er getauft wird, wo er ungefähr 30 Jahre alt war, ist nicht so besonders viel berichtet. Da gibt es noch die Story, dass er als kleines Kind mit seinen Eltern nach Ägypten flüchten musste und wieder zurückkam irgendwann. Und dann gibt es noch so diesen einen kleinen Moment, wo er mal als 12-Jähriger in Jerusalem im Tempel war, und das war's. Sonst ist da nichts mehr berichtet. Das heißt, er wird diese restliche Zeit, diese 30 Jahre zwischen Geburt und eben dieser Taufe, in seinem Heimatdorf in Nazareth verbracht haben. Er hat wahrscheinlich wie sein Vater eine Zimmermannslehre gemacht und ist dann irgendwann in diesem Moment der Taufe an die Öffentlichkeit getreten. Und es steht hier, dass er dann von Johannes dem Täufer getauft wurde. In den Versen davor, wenn man die sich durchlesen würde, in den ersten Kapiteln des Johannesevangeliums, wird dieser Johannes der Täufer beschrieben. So ein ziemlich rauer Kerl. Die Menschen haben ihn einen Propheten genannt und die sind alle zu ihm hingekommen. Er hat da so mehr oder weniger in der Wüste an einem Fluss, der da so durchfließt, gehaust und hat die Menschen zur Umkehr gerufen und hat gepredigt. Und vor allen Dingen hat er gepredigt und erzählt, dass einer kommen wird. Dass jemand kommen wird, er hat den Messias genannt. Und dieser jemand wird derjenige sein, der nicht nur ihm, sondern auch dem ganzen Volk und allen Menschen irgendwie ganz viel Glück und so bringen wird. Also wenn man damals in Israel lebte und man wollte sowas richtig spirituell Hippes erleben, so das angesagte spirituelle Event, dann ging man zu Johannes dem Täufer. Er gehörte nicht zu der etablierten, frommen Elite, aber er war derjenige, wo die Leute hingingen, weil der war authentisch und der redete über Dinge und verband sie mit dem Glauben, die die Leute wirklich drückten oder interessierten. Also das heißt, wahrscheinlich täglich waren hunderte Leute bei ihm, die pilgerten dann da so hin, das war so eine Tagesreise außerhalb aller Wohngebiete raus und ließen sich dann da von ihm, hörten sich Sachen an und ließen sich von ihm taufen. Und eines Tages tauchte eben dann genau an dieser Stelle eben auch Jesus auf. Und ließ sich von ihm taufen. Und Johannes sagte dann, und der ist es. Jetzt ist er hier. Jesus hätte sich eigentlich überhaupt gar keinen besseren Ort aussuchen können, um so diesen Moment, wo es dann losging, mit seinem öffentlichen Dienst so richtig bekannt zu machen. Alle Leute wussten, innerhalb von kürzester Zeit wahrscheinlich, habt ihr es schon gehört? Der, von dem Johannes die ganze Zeit gepredigt hat, der war jetzt bei dem am Jordan da und hat sich von ihm taufen gelassen. Und Johannes hat gesagt, der ist es. Und jetzt ist er da. Und das ist nämlich genau ein Mann, der heißt Jesus. Und dann war Jesus eben schon bekannt, wenn er hinterher nach diesem Taufmoment hinterher durch die ganzen Orte zog und dort predigte und Dinge tat. Es hat sich wahrscheinlich sehr schnell rumgesprochen, dass er sich dort hat taufen lassen. Aber viel interessanter als das, was genau mit Johannes das jetzt aussieht, ist wahrscheinlich, was ist genau bei dieser Taufe dann passiert. Und das ist in diesen Versen berichtet. Und da geht es um diesen Tanz des glücklichen Gottes. Ich lese nochmal vor, Vers 10 und 11. Als Jesus aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Gott. An dir habe ich Freude. Also stell dich diese Szene vor. Jesus lässt sich dort taufen. Das wahrscheinlich stand Johannes und Jesus zusammen da irgendwie im Wasser und dann kamen sie vielleicht so noch ans Ufer raus. Und auf einmal geschieht das. Der Himmel geht auf. Wie genau, kann ich mir nicht richtig vorstellen, wie das aussieht. Irgendwas hat sich da geöffnet und es kam eine Taube herunter und jedem war klar, das ist keine normale Taube, sondern das ist der Geist Gottes, ist irgendwas Besonderes hier. Und auf einmal kommt eine Stimme von oben, die sagt etwas zu Jesus. Aber alle, die da drumherum standen, ich nehme mal an, dass da wahrscheinlich ein paar hundert Leute mit drumherum standen, haben das mitgekriegt und haben das gesehen. Hier haben wir wahrscheinlich die eine Stelle in der Bibel, in der gesamten Bibel, wo dieses, man könnte fast sagen, dieses wunderschöne Geheimnis des christlichen Glaubens am allerdeutlichsten zum Ausdruck kommt, nämlich über das Wesen Gottes, dass nämlich Gott, wir glauben ja an Gott, den dreieinigen Gott. Vielleicht, wer schon länger in Kirche dabei ist, der hat das schon mal gehört, wer ganz neu ist, vielleicht schon mal gehört, dass es im christlichen Glauben um eben immer den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist geht. Und diese drei kommen in diesem Text genau vor. Ja, da steht Jesus unten im Wasser, der Sohn Gottes. Von oben kommt eine Stimme, der Vater, der etwas zu seinem Sohn sagt. Er sagt ja auch ganz explizit, mein Sohn. Und der Heilige Geist, der in Form einer Taube eben dann von oben runterkommt. Und diese Sache, die nennt man Dreieinigkeit oder Trinität, ist so irgendwie beides. Es ist irgendwie ein bisschen über meinem Kopf und es verursacht Knoten in meinen Gedanken, wenn ich mir das vorstelle, was das wirklich genau ist. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine der schönsten Sachen, die es überhaupt gibt. Immer wieder in der Geschichte hat es Leute gegeben, die versucht haben, das so ein bisschen auseinanderzuziehen. Also dass Jesus, was das jetzt wirklich genau bedeutet. Es hat viel Streit darüber gegeben, auch in der christlichen Kirche. Aber man ist sich immer wieder darüber einig geworden, dass es ganz wesentlich wichtig ist, dass wir betonen, es gibt einen Gott, nicht drei. Er ist ein Wesen, aber es sind drei Personen. Das kriegen wir irgendwie nicht so ganz zusammen in unserem Kopf. Aber es wäre ja auch komisch, wenn wir Gott so richtig alles genau erklären könnten. Also wenn Gott von uns komplett erklärbar wäre, dann wäre er ja nicht mehr irgendwie so dieses Wesen, was viel, viel größer ist. Also wir nehmen irgendwie wahr, zumindest ist das, wie ich das erklären würde, er ist ein Wesen, nicht drei. Es ist nicht drei Götter. Der christliche Glaube ist kein Polytheismus, wo wir drei Götter anbeten. Nein, es ist ein Gott. Aber es ist auch nicht Monotheismus, nicht ein Gott mit einer Person, der hin und wieder mal so tut, als wäre er immer der Vater, mein Sohn, mein Heiliger Geist oder so. Nein, es sind drei Personen. Okay, das ist jetzt herausfordernd. Und ich will euch gar nicht so mit in die tiefsten, schwierigen, komplizierten theologischen Gedanken hineinnehmen, die es dazu so jetzt alle gibt. Das ist ganz spannend. Wer dazu gerne mehr möchten will, können wir gerne drüber ins Gespräch kommen. Ich liebe dieses Thema, aber ich weiß, es ist wahrscheinlich, wenn ich darüber rede, viel zu lang und zu langweilig. Ein Satz von einem ganz bekannten Kirchenvater Augustinus, der hat gesagt, wenn man die Trinität verleugnet, dann verliert man seine Seele. Wenn man aber die Trinität versucht zu erklären, verliert man seinen Verstand. Es ist irgendwie beides. Es ist unerklärlich, unglaublich, aber trotzdem wunderschön. Und es ist entscheidend wichtig für den christlichen Glauben und auch über das Verständnis von Jesus, dass er so ist. Und es ist eben Teil der Idee eines glücklichen Gottes. Was meine ich damit? Ich habe vorhin über den Tanz geredet. Was ist das jetzt, was diese drei Personen in dieser Geschichte miteinander erleben? Weil das ist ja unglaublich, was da so passiert. Der Himmel geht auf und was sagt dieser Vater oder was sagt diese Stimme des Vaters dann aus dem Himmel? Lass uns nochmal reingucken. Er sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Er sagt nicht, okay, du bist mein Sohn und ihr alle da unten, damit ihr es wisst, ich bin hier oben der Vater. Ja, guckt mal hier rauf, ich bin's, nur damit ihr das nicht verwechselt. Ich bin der Vater, das ist der Sohn. Nein, er redet überhaupt nicht die Leute an, die da rumstehen, sondern er redet ihn an. Er spricht Jesus an. Die Stimme da oben spricht Jesus an und sagt, du bist mein Sohn. Aber mehr als das, er sagt nicht nur, okay, du bist mein Sohn, sondern er drückt doch dann noch etwas aus. Er sagt, an dir, wie ist es hier übersetzt, an dir habe ich Wohlgefallen oder du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Im Prinzip macht er ihm ein Riesenkompliment. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr einen Vater hattet, der so etwas hin und wieder getan hat. Ich denke, wenn ihr es nicht hattet, dann werdet ihr euch wahrscheinlich zumindest danach gesehnt haben. Es gibt so diese Momente, wo Väter das machen, wo sie vor anderen sagen, das ist mein Sohn und den mag ich. Ich bin stolz auf den. Das ist, ne, oder am besten noch dem Sohn selbst zusprechen, vor anderen. Du bist mein Sohn und es ist wirklich toll, dich als meinen Sohn zu haben. So etwas, das ist genau das, was hier passiert. Der Vater im Himmel sagt zu seinem Sohn vor allen, du bist es, den ich mag. Und das ist genau das, was in dieser Trinität, innerhalb dieser drei Personen Gottes, die ganze Zeit passiert. Das ist dieser kleine Einblick in das, was im Himmel eigentlich die ganze Zeit schon passiert ist und immer wieder passiert. Da ist der Vater und der Sohn und das, was zwischen ihnen passiert, ist Liebe, Anerkennung, Komplimente machen, Wertschätzung, sich das zusprechen, fasziniert sein, Freude aneinander und so weiter. Es bedeutet, dass der Vater in dem Moment, wo der Himmel aufgeht und er diesen kleinen Moment hat, wo alle Menschen mit Einblick bekommen können in diese Beziehung zwischen den beiden, erleben die Menschen, die dabei sind, dass dort eine Liebesbeziehung ist. Eine Beziehung, die geprägt ist von du bist mir so wichtig. Und die eine Liebesbeziehung, die den anderen in den Mittelpunkt stellt und nicht sich selbst. Also, wenn Jesus hier aus dem Wasser kommt, überschüttet der Vater den Sohn mit Liebe und der Geist kommt auch noch runter und drückt Wertschätzung aus. Und dieser Moment der Taufe ist ein tiefer Blick in das Wesen Gottes. Die drei Personen der Gottheit, und das hat mit dem Tanz zu tun, machen das, glaube ich, die ganze Zeit miteinander. Ich stelle mir das so vor, da ist der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und vielleicht gibt es so diese Momente, ich weiß, das ist jetzt menschliche Idee, aber ich versuche es irgendwie zu beschreiben und ich glaube, das ist das, was hier genau passiert ist. Hin und wieder, und eigentlich ständig, sagt der Vater dem Sohn, weißt du was, Sohn, Jesus, du bist so wunderbar, du bist Gottes Sohn und du bist unglaublich, du bist gnädig, du bist mächtig, du bist so weise und wunderbar und ich muss dir sagen, ich freue mich so an dir. Und der Sohn sagt, wow, ja, aber hey, da ist ja auch noch der Heilige Geist. Und dann sagen sie vielleicht beide zusammen dem Heiligen Geist durch irgendetwas, was sie tun, du bist so toll, wir beide, wir mögen dich, du bist auch Gott, du bist unglaublich, du bist allmächtig, du hast ganz viele tolle Eigenschaften und wir mögen dich. Und der Heilige Geist, ja, wow, boah, das tut mir gut. Aber hey, Jesus, da ist ja auch doch der Vater. Und so irgendwie geht das die ganze Zeit im Kreis. Das ist diese ewige, wertschätzende Gemeinschaft der drei Personen Gottes, in die hier ein paar Menschen einen momentanen, winzigen Einblick bekommen haben während der Taufe Jesu. Nämlich das, was sie mitkriegen, ist ein Vater, der seinem Sohn genau das ausdrückt. Und das ist das, was C.S. Lewis meinte mit dem Tanz. Was meinte er mit dem Tanz? Also, wenn man sich Selbstverliebtheit grafisch vorstellt, wenn man sich jetzt vorstellt, was bedeutet Egoismus jetzt mal physisch vorgestellt, dann ist es ungefähr so, als würde man sich hinsetzen und sagen, so, jetzt dreht ihr euch mal alle um mich. Es geht jetzt um mich. Ich mache mich jetzt mal zum Mittelpunkt eures Interesses. Funktioniert auch gerade richtig gut, danke. Und es wäre schön, wenn ihr jetzt noch alle so Anerkennung ausdrücken würdet. Ja? Liebe, Freude und sowas alles. Und jeder, wenn ich das jetzt noch ein bisschen länger betreibe, würde sagen, also das ist Selbstverliebtheit. Das ist ziemlich egoistisch, das ist so nicht unbedingt, was wir jetzt nennen würden, schöne Gemeinschaft oder liebevolle Beziehung. Also, und genau das ist nicht das, was Gott hier macht. Der Vater im Himmel kommt nicht und sagt, hey da, du unten, du bist mein Sohn, knie dich vor mir nieder und alle anderen auch, ich bin Gott. Sondern was macht er? Er macht den anderen zum Mittelpunkt seines Interesses, zum Mittelpunkt seiner Zuneigung. Er kümmert sich nicht zuerst darum, dass alle anderen sich um ihn kümmern, sondern dass er sich um den anderen kümmert. Und ich glaube, in dem Moment, das ist das, was C.S. Lewis mit diesem Tanz meinte, in dem Moment, wo ich den anderen zum Mittelpunkt meines Interesses mache, wenn ich mir das grafisch vorstelle, ich hatte vorher überlegt, ob ich mit Sonka und Micha hier so einen kleinen Tanz aufführen lasse, damit ihr das seht. Aber ich glaube, ihr könnt euch das vorstellen, wenn man, nein, ne, danke. Wenn man den anderen zum Mittelpunkt seines Interesses macht dann und sich darum dreht, dann kann etwas entstehen, was wie ein Tanz aussieht von außen oder was innen drin gefühlt sich anfühlt wie Liebe, die nicht zuerst fragt, wie kann ich hier am meisten kriegen, sondern Liebe, die zuerst fragt, was kann ich zuerst für dich tun? Wie kann ich zuerst für dich Wertschätzung und Freude und so etwas alles ausdrücken? Die Liebe, mit der Gott liebt, und das innerhalb seiner drei Personen, und das ist genau der Einblick, den wir in diesem Text auch kriegen, ist die Liebe eines Gottes, der sagt, ich möchte mich um dich drehen. Ich möchte dir Wertschätzung ausdrücken und ich möchte damit anfangen, dass ich mich um dich drehe. und nicht, dass du dich erstmal nur um mich drehst. Die drei Personen Gottes verehren, wertschätzen, lieben, mögen, anerkennen, faszinieren sich die ganze Zeit, ewig. Und deshalb habe ich das Thema heute auch genannt, der glückliche Jesus. Weil als Jesus auf diese Welt gekommen ist, als der Sohn Gottes, kam er aus einer Gemeinschaft von drei Personen Gottes in einem Wesen, die so viel Anerkennung und Wertschätzung füreinander haben, dass sie die ganze Zeit nur glücklich sein können. Weil ich meine, folgender Gedanke. Wenn Gott das schönste Wesen ist, was es gibt, dann wäre ihn anzugucken und ihn zu verstehen, wahrscheinlich würde totale Faszination auslösen. Wenn Gott zweitens das allwissendste Wesen ist, also er kennt auch alles, ne? Ihm gehen nicht, er übersieht nichts, dann wird er wahrscheinlich, wenn Gott, der Vater zum Beispiel, den Sohn ansieht, auch alles an dem Sohn erkennen, was wunderschön ist. Er wird nicht die Hälfte aller schönen Eigenschaften des Sohnes übersehen. Und drittens ist Gott auch allmächtig. Das heißt, er liebt mit einer, wie soll ich sagen, Energie oder Menge an Liebe, wie das kein anderer kann. Und wenn das die drei die ganze Zeit miteinander machen, da bleibt wenig Platz für nicht glücklich sein. Also ist Gott, ist Jesus, war Jesus, als er auf diese Welt kam, der glückliche Gott. Und es ist wie ein Tanz. Was bedeutet das für uns? Erstens ist es, glaube ich, eine Herausforderung an den Gedanken, den ich manchmal mitkriege, dass Leute sagen, wenn es so etwas wie Gott gibt, dann stelle ich ihn mir so vor, dass er wahrscheinlich am Anfang allein im Himmel war und weil er eben alleine war, musste er dann uns Menschen machen, damit er jemanden hatte, mit dem er irgendwie reden konnte, Gemeinschaft haben konnte und so. Und wenn das so wäre, dann hätte Gott wahrscheinlich aus so einer was wie einem Mangel oder so herausgeschaffen. Aber es hat er nicht. Gott hat die Menschen gemacht, nicht um jemanden zu haben, mit dem er reden kann, das hat er ja längst, sondern um noch mehr davon zu geben, um noch mehr mit in diesen Tanz hineinzunehmen. Das Zweite ist, wenn der Gott, der die Welt gemacht hat, in seinem tiefsten Wesen genau dieses Wesen ist, was Liebe bedeutet, dann bedeutet das auch wahrscheinlich, dass das Prinzip, das tiefste Prinzip dieser Welt ist, dass es um Gemeinschaft geht. Dass es nicht darum geht, dass wir Menschen solche Wesen sind, die sich hinsetzen und sagen, so, jetzt kümmere ich mal alle um mich, sondern dass wir gemeinsam, dass wir auch lernen, Beziehungen mit anderen zu leben, die genau anders sind, die wie ein Tanz sind, wo wir anfangen, den anderen zum Mittelpunkt unseres Lebens zu machen. Oder andersrum gedacht. Angenommen, die Welt ist nicht durch Gott geschaffen, sondern einfach so irgendwie entstanden, durch Zufall. Dann ist wahrscheinlich Beziehung zwischen Menschen eher Zweck. Liebe ist dann wahrscheinlich mehr nur eine chemische Reaktion in unserem Hirn, die uns dazu fähig macht, uns fortzupflanzen. Also Liebe ist dann eine von unseren Vorfahren entwickelte Eigenschaft, die es uns möglich macht, bestimmte Körperteile in die richtige Position zu kriegen, damit wir an die nächste Generation unsere DNA weitergeben. Aber dann ist das Liebe. Es funktioniert in unserem Kopf irgendwie biochemisch, damit wir den Zweck erfüllen. Aber so etwas wie wirkliche zwischenmenschliche Liebe zwischen zwei Personen, die sich gegenseitig mögen, gibt es dann, aber wahrscheinlich gar nicht mal so als ein Urprinzip unseres Daseins. Aber wenn die Welt von diesem dreieinigen Gott gemacht wurde, der von Ewigkeit her glücklich ist, weil er Liebe lebt und im Mittelpunkt seines Interesses immer den anderen stellt, dann steckt hinter dem Universum oder hinter unserer Welt wahrscheinlich auch die Idee, dass wir auf Gemeinschaft hin geschaffen sind. Dass wir eben genau nicht Wesen sein sollten, die mal erwarten, dass man sich um den anderen dreht. Denn ich glaube, da drin sind wir auch ganz schön gut. Ich kenne das so aus meinem Leben. Ne? Ihr habt eben so ein bisschen gelacht, aber vielleicht kennt ihr das auch. Wir sind ganz schön gut da drin, zu sagen, okay, was auch immer für Beziehungen in meinem Leben sind, zu meiner Familie, zu meinen Freunden, wir sind ganz gut da drin, uns zu wünschen, dass sich das alles um uns dreht. Dass die anderen uns sagen, dass sie uns mögen, dass die anderen uns nicht zu sehr kritisieren, dass die anderen, und wir warten auch ganz gerne darauf, wir sind auch unglücklich. Wir können also auch ganz viel Selbstmitleid entwickeln, wenn das nicht genügend Leute machen. Und es ist eigentlich die ganze Zeit so dieses, wir sitzen auf dem Stuhl unseres Lebens und warten, dass die anderen zu uns kommen und uns sagen, dass sie uns mögen. Das Problem ist nur, wenn alle auf ihren Stühlen sitzen, wird es schwierig. Dann geht nämlich keiner zum anderen. Und ich glaube, dass ich ganz oft in meinem Leben das erlebe, dass ich so bin und auch erlebe, dass wir uns eigentlich die ganze Zeit alle so behandeln. Dass wir immer sagen, du drehst dich jetzt mal um mich und du kümmerst dich jetzt mal um mich, dass es mir gut geht. Und ich glaube, vieles von dem, was in meinem Leben an Schwierigkeiten da ist und vielleicht auch in Beziehungen und in Beziehungen zu meinen Partnern, in Beziehungen zur Familie, in Beziehungen zu Freunden, in Beziehungen zu Arbeit, Mitarbeitern, zum Chef und wie auch immer, ist doch das, oder? Dass wir immer sagen, ihr kümmert euch jetzt mal erstmal um mich, bevor ich dann mich um dich drehe und dir Anerkennung und so etwas ausspreche. Aber wie geht das anders? Zweiter Punkt, der Tanz deines Lebens. Ich glaube, dass jeder sich danach so sehnt, wie ich das eben beschrieben habe, diesen Moment zu erleben. Ich weiß nicht, ob ihr den mal erlebt habt, was Jesus hier erlebt hat mit seinem Vater. Dass man von jemandem, den man mag, und der Vater spielt ja in unserem Leben immer eine ganz besondere Rolle, sagen Psychologen, diesen Moment habt, dass jemand sagt, ich liebe dich, ich finde dich so toll, du bist unglaublich, ich möchte dich wertschätzen. Wir haben diese Sehnsucht nach jemandem, der sich um uns dreht. Aber wie kommen wir dahin? Wie können wir das loswerden? Dieses ständige, ihr dreht euch alle um mich. Stell dir vor, du lernst jemanden kennen, den du ganz toll findest und sogar noch mehr, in den du dich verliebst. Der so wunderbar ist, dass du dir die ganze Zeit denkst, ich möchte ihm die ganze Zeit, dass du alles für ihn tun würdest. So richtig wahre Liebe. Und wenn du dann noch herausfindest, dass diese Person genau das Gleiche für dich empfindet, dass sie auch dich so wunderbar findet und alles für dich tun würde, dann ist das echte Liebe. Und dann würden wir irgendwie auch sagen, das ist Himmel auf Erden. Ganz genau, das wäre Himmel auf Erden, weil es nämlich etwas, was im Himmel schon längst da ist. Eine Beziehung zwischen Personen, die sich gegenseitig lieben und die alles für den anderen tun würden und tun, hier unten Wirklichkeit wird. Das ist der Tanz der Liebe. Wenn nämlich zwei Menschen aufhören, auf ihren Stühlen zu sitzen und anfangen, sich umeinander zu drehen und zu sagen, ich denke jetzt mal zuerst daran, was für dich schön wäre. Wie ich dir sagen kann, dass ich dich mag. Wie du, und ich mache dir Komplimente. Und wenn du das Gleiche mit mir tust, aber nicht, ich mache das nicht für dich, damit du es auch mit mir tust. Nein, aber das ist eine ganz gefährliche Falle, dass wir das nämlich ganz gerne machen, damit der andere uns das dann auch gibt. Ne? Ja, ganz genau. Aber nein, sondern weil wir das ehrlich meinen, weil wir wirklich sagen, ich mache jetzt mal jemand anderen zum Mittelpunkt meiner Zuneigung und nicht nur mich selbst. Dann, wenn wir dieses Prinzip des Himmels runterbrechen auf unsere Beziehungen, dann glaube ich, dann beginnt ein Stück Himmel auf Erden. Und deshalb lädt uns Gott dazu ein, auch mit ihm diesen Tanz zu tanzen. Bei Gott ist das eben anders. Er macht den anderen zum Zentrum seiner Zuneigung, seines Lebens. Aber wie können wir das leben? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich habe verstanden, dieses Selbstzentrierte um mich drehen, hat so seine Probleme, wie kann ich zu jemandem werden, der das anfängt? Wie kann ich aufstehen lernen und den anderen zum Mittelpunkt meiner Zuneigung machen? Dritter Punkt, darf ich bitten? Ich glaube, dass wir es nur aus dem Stuhl unseres Lebens heraus schaffen, indem wir sehen, wer dieser Jesus wirklich war und was er getan hat. Wir werden es nicht schaffen, indem wir sagen, ja gut, ich habe das jetzt verstanden, Selbstverliebtheit ist blöd, ich streng mich jetzt mal an, das sollte ich wirklich anders machen und ich höre jetzt mal auf, selbstzentriert zu sein. Ich glaube, dass wir es nicht selbst hinkriegen, sondern dass es mit etwas zu tun hat, was Jesus getan hat. Folgendes. Ich glaube, wir werden nur aufstehen können, wenn wir sehen, dass dieser Jesus, der dort im Wasser des Jordans bei seiner Taufe diese Liebe erlebt hat, einige Zeit später, kurz vor seinem Tod am Kreuz, ein inniges Gebet zu seinem Vater sprach, in dem er gesagt hat, in Johannes 17, Vater, ich will, dass die Liebe, mit der du mich geliebt hast, aha, das ist das, was bei der Taufe sichtbar wurde, auch in ihnen, also damit meint er uns Menschen, auch in ihnen ist. Ich will, dass die gleiche Beziehung, die wir miteinander haben, wir auch mit ihnen haben. Wir auch mit den Menschen haben. Das war sein Gebet. Und dass er dann von dort, von dem Ort, wo er dort war, weitergegangen ist an das Kreuz. Und es ist abgefahren, was dort passiert ist. Dort am Kreuz hat er dann gesagt, verschiedene Sachen, die Jesus am Kreuz, als er getötet wurde, gerufen hat. Und eine Sache, und das vielleicht der dunkelste Moment, nicht nur im Leben Jesu, war, wo er geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat am Kreuz diese ganze Selbstverliebtheit, die wir haben, auf sich genommen und hat die Trennung in diesem ewigen verliebten Tanz aufgegeben. Man könnte sagen, Jesus ist aus dem Tanz mit seinem Vater und dem Heiligen Geist herausgetreten und hat gesagt, okay, ich setze mich jetzt für dich hier hin und schubst dich da rein, damit du da mit tanzen kannst. Ich nehme das hier auf mich. Ich kümmere mich darum. Und ich zeige dir, ich fange an, mich um dich zu drehen und ich nehme dich mit rein in diese Liebe, die wir von Ewigkeit, der Vater, der Heilige Geist und ich schon längst miteinander hatten. Es ist eigentlich wie eine Einladung zum Tanzen. Jesus kommt auf uns zu und hat uns am Kreuz unsere Sünden vergeben und er sagt, darf ich bitten? Möchtest du mit in diese Liebesbeziehung hineinkommen? Und ich glaube, dass dort, wo wir das erleben, dass Gott, also nicht irgendein Mensch, sondern Gott selbst sagt, du bist für mich so viel wert, dass ich für dich meinen Sohn gegeben habe. Und ich möchte dir sagen, dass ich dich genauso liebe. Dass das, was ich damals meinem Sohn Jesus gesagt habe, eigentlich genauso für dich gilt. Du bist mein geliebter Sohn oder meine geliebte Tochter. An dir habe ich Freude. Deutlicher als am Kreuz hätte Gott es nicht sagen können. Und er hat es gesagt. Und es hat seinen Sohn das Leben gekostet. Und ich glaube, dort, wo wir anfangen, das zu verstehen, dort können wir erleben, dass Gott den ersten Schritt gemacht hat und sich angefangen hat, uns zu uns zu drehen. Er ist von seinem Stuhl, wobei er eigentlich nicht auf dem saß, er ist gekommen und hat sich zu uns gestellt und gesagt, komm, steh von da auf. Ich will dich reinnehmen. Und ich will dich tanzen lernen. Ich will dir beibringen, Beziehungen so zu leben, dass du mit der Frage, nicht mehr immer mit der Frage belastet bist, dass es dir gut geht, sondern dass du dich um andere drehst. Ich glaube, dass wir von dort auch unsere Beziehung anders leben können. Wir hören jetzt gleich noch ein Musikstück. Genau. Und während dem Musikstück habt ihr Zeit, das, was so gesagt worden ist bisher, einfach nochmal zu durchdenken. Und ich würde gern vorher noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du zu uns gekommen bist und gesagt hast, ich gebe mich für euch hin. Ich sage zu euch, ich liebe euch, indem ich mein Leben für euch gebe. Und ich danke dir, dass du uns damit herausholen willst aus unserem ständigen Interesse an uns selbst. Dass du uns den Blick frei machen willst für andere. Du bist der glückliche Jesus, der von Ewigkeit her mit dem Vater diese Gemeinschaft hatte. Und es ist unglaublich, dass du diese Gemeinschaft verlassen hast, damit wir in sie hineingenommen werden können. Bitte dich, dass du uns hilfst, das zu sehen und zu lernen, was das für uns bedeutet. In Jesu Namen. Amen.